Ich habe Lust, mal auf den Kiez zu gehen, zum Hans-Albers-Platz, da wo die Mädchen stehen. Den Kragen schlage ich hoch, zum einen, weil es zieht, andererseits, naja, damit mich keiner sieht. Eine spricht mich auch schon an, na Süßer, so allein, warum fassen Sie mich an, sag ich, lassen Sie das sein. Das ist meine Brieftasche, hören Sie mal, du bist geizig, Süßer, sagt sie, aber scharf, viel Leser stark. Reg dich ab, ich heiße Luzi, komm mit rauf zu mir, ich nehme mir schon mal 100 Mark, dann bin ich nett zu dir. Damit du weißt, was das heißt, St. Pauli und so weiter, ich meine nicht die kleine, nein, die große Freiheit und die Reeperbahn. Das Zimmer riecht nach Fichtennadelspray und es ist schwül, auf dem Bett ein Leopardenfell, fast echt nur aus Acryl. Küssen ist nicht drin, nicht ohne Gummi, nicht anal, sagt Luzi, dusch dich erstmal und ansonsten hast du freie Wahl. Ich kann nicht, sag ich, und dann auch noch für Geld, ich hab ne Frau, die mich liebt und die mir die Stange hält. Ich sehe schon, sagt Luzi, dass dir was an mir nicht passt und dass du ausgerechnet jetzt nen Oldenburger Hänger hast. Ich sehe sie als Menschen, sag ich, ängstlich und gehetzt, ausgebeutet, unterdrückt, erniedrigt und verletzt. Luzi sagt, das kannst du haben, bring die Peitsche her, Unterdrückung plus Verletzung kostet etwas mehr. Damit du weißt, was das heißt, St. Pauli und so weiter, ich meine nicht die Kleine, nein, die große Freiheit und die Reeperbahn. Schluss jetzt, Luzi, sage ich, ich hole dich hier raus, ich lass mich morgen scheiden, meine Frau kriegt dann das Haus. Die Potten sind, steht eine Pommesbude zum Verkauf, die kriegst du und ich fülle Lümmeltüten, Automaten auf. Verkaufe dann noch Bild und nehme Lottoscheine an. Es ist ja nun nicht so, dass ich dir gar nichts bieten kann. Ich höre etwas, dreh mich um, da trifft mich schon der Tritt von einem Kerl in Alabama Boots voll in den Schritt. Ich geh zu Boden und der Lude pisst mir ins Gesicht. Ich verliere das Bewusstsein, höre nur noch, wie er spricht. Damit du weißt, was das heißt, St. Pauli und so weiter. Ich meine nicht die kleine, nein, die große Freiheit und die Reeperbahn. Damit du weißt, was das heißt, St. Pauli und so weiter, ich meine nicht die kleine, nein, die große Freiheit.